بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wehe jedem Stichler und Nörgler, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt, wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe. Keineswegs, er wird ganz gewiss in El-Hotoma geworfen werden. Was lässt dich wissen, was El-Hotoma ist? Sie ist Allahs entfachtes Feuer, das Einblick in die Herzen gewinnt. Gewiss, es wird sie einschließen in langgestreckten Säulen.